Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 568. Jetzt wird es fuchsig. Ja, tatsächlich, ne? Also, was ist die Woche? Ich glaube übrigens, diese Woche wird der Uncast ziemlich kurz werden. Ja, weil es gab eigentlich nichts, wirklich nichts groß. Ja. Es musste ich mir alles aus den Fingern saugen. Es ist mal wieder totale Flaute gewesen. Also, auch die gute Vorsätze mit der App, das heißt mehr Apps da ausprobieren, das war nicht umzusetzen. Ich hatte massive Probleme, überhaupt eine App der Woche zu finden. Ja. Katastrophe. Der Store ist einfach so schlimm. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass der Play Store ist einfach so schlimm. Ich finde da gar nichts mehr. Also es ist furchtbar. Ja, schlimm. Da habe ich auch, wenn ich den nur aufmache, dann könnte ich das Handy in die Ecke feuern, ja, und vergessen, dass ich es jemals probiert habe, den aufzumachen. Das ist so schlimm, ist mittlerweile das Design und das Durcheinander dort. Nun gut, dennoch war zumindest eine Sache im Ansatz, wo sich darüber, naja, sagen wir mal, lohnt, etwas zu diskutieren oder was darüber zu sagen, und zwar Google Fuchsia. Ja, Google Fuchsia, wer kennt das noch? 2016 hat es angefangen und da hat man es als erste Vorstellung mal was davon gesehen und ja, so richtig wusste man eigentlich gar nicht, was da los ist. Was ist Fuchsia? Und damals haben einige gesagt, das ist die Ablösung für Android. Ja. Und diese Gerüchte flammen jetzt natürlich wieder auf, denn Fuchsia ist jetzt offiziell erschienen. Ja. Aber erstmal nicht auf Smartphones, sondern nur auf dem Nest Hub, also dem Smart Device, das eben Google hier im Angebot hat. Der Tweet, der rauskam, hat natürlich auch viele aufgeschreckt. Da wurde halt klipp und klar gesagt, es ist schon interessant und aufregend, weil man nicht jeden Tag ein neues Operating System veröffentlicht, ja, aber today, also heute ist es soweit, ja, hat hier der Entwicklungschef, der Projektmanager, Hosek, hat das getwittert. Und interessant, Fuchsia OS basiert nicht auf dem Linux-Kernel wie Android, sondern hat einen eigenen Micro-Kernel, der sich Zircon nennt oder Zircon, ja. Und das ist natürlich jetzt eine interessante Geschichte. Fuchsia OS 1.0 auf dem Google Nest Hub jetzt verfügbar. Oder was da verfügbar ist drauf. Es ist spannend. Es ist spannend. Also zum ersten Mal ist quasi jetzt dieses OS auf die Menschheit losgelassen worden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige jetzt hier Cedar und Mordio schreien und denken, das ist das Ende von Android. Ja. Aber ehrlich gesagt, sind wir mal ehrlich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Nachfolger kommt. Ja, ist doch klar. Oder meint ihr wirklich, Android wird in 20 Jahren immer noch das Betriebssystem sein, auf das Google setzt? Ich glaube nicht. Ja. Und wie lange es braucht, bis Fuchsia oder ob jemals Fuchsia das Nachfolgemodell sein, Nachfolge-OS sein wird oder nicht, oder ein anderes, das danach kommt, ja, das steht noch in den Sternen, keine Ahnung. Der Einsatz auf so einem Google Nest Hub ist jetzt erstmal nichts Weltbewegendes, weil der Konsument selbst, der merkt davon eigentlich nichts. Da ändert sich nichts. Da ist die Bedienung gleich. Da läuft alles gleich. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum man diese Plattform gewählt hat, für dieses Fuchsia OS zu veröffentlichen. Denn man kann damit eindrucksvoll demonstrieren, dass es vollkommen egal ist, ob jetzt so Nest Hub auf Android läuft oder auf Fuchsia OS oder irgendetwas. Ja, es spielt keine Rolle, denn es sind Funktionen. Diese Funktionen werden ausgeführt. Das Design kann vollkommen identisch sein mit dem Design von Android, ja, oder das, was vorher war. Aber da gibt es ja übrigens auch eine neue Designänderung. Ja. Ich sag's ja nur, hab's ja letzte Woche schon gesagt, dass da das neue Material U eingeführt wird und das wird auch auf dem Nest Hub eingeführt werden. Ja. Auf allen Google-Produkten wird das eingeführt werden. Und somit, klar, aber diese Designänderung, ob jetzt Fuchsia OS oder Android OS, das spielt überhaupt keine Rolle. Jedes System kann genauso aussehen, wie man das haben möchte, egal was der Unterbau ist. Und gerade hier bei diesem Desktop kriegt der Konsument ja überhaupt nichts mit davon. Was ist jetzt da drauf? Ähnlich wie bei den Smartwatches. Da spielt es auch keine Rolle im Prinzip. Nur anhand von den Funktionen eben. Ne? Genau. Beim einem Telefon, beim Android-Gerät beispielsweise, beim Smartphone ist es schon wesentlich komplizierter, weil da eben die Apps, die da drauf laufen, eben nicht unter der Kontrolle von Google stehen. Ja, von daher kann da gar nicht garantiert werden, dass alles läuft und so weiter. Ja, also das ist dann natürlich eine ganz andere Dimension. Und ich denke, deswegen wurde der Nest Hub genutzt, um eben hier erst Erfahrung zu sammeln. Wie läuft es da auf diesem, oder wie läuft es da mit Fuchsia OS? Und wie gesagt, es ist noch ist eine, keine Entscheidung gefallen. Jedenfalls noch nicht nach außen hin bekannt geworden. Entscheidungen, die jetzt darauf hindeuten, dass das irgendwie gemacht wird oder nicht. Aber es ist da. Das Fuchsia OS ist da und damit ist es so wie so eine kleine Büchse der Pandora, die geöffnet wurde. Denn man hat jetzt neben Android eben noch ein weiteres Betriebssystem, auf dem, mit dem man arbeitet. Ja, und damit natürlich auch eine Plattform, auf die man ausweichen kann, etc. Schlecht ist es nicht. Ich muss sagen, ich habe sträflich wenig mich mit Fuchsia OS beschäftigt. Von daher kann ich überhaupt keine Beurteilung geben. Ja, was, ob ich das jetzt gut finden soll oder ob ich das schlecht finden soll. Fuchsia OS war nach dem ersten Aufflammen von Informationen dann gleich wieder in der Versenkung verschwunden. Und jetzt taucht es wie aus dem Nichts heraus auf einmal auf einem Consumer Device auf. Da blieb mir einfach keine Zeit, jetzt irgendwie was rauszufinden. Und ich muss da warten, bis vielleicht jemand von der Tech-Presse dieses Fuchsia OS jetzt mal auseinandernimmt, das, was da drauf läuft, und dann können wir mal gucken. Dann bilde ich mir eine Meinung. Vorher weiß ich nicht, neutral irgendwie. So, ja, genau. Google zeigt jetzt, wie man Bilder besser verwalten kann, mehr Platz machen kann. Das ist auch dringend notwendig, ja. Denn ab 1. Juli ist es vorbei mit unbegrenzt Speicherplatz für Fotos bei Google. Das war's. Eine der schlimmsten Nachrichten meiner Meinung nach für viele Leute. Einige haben es noch nicht so ganz kapiert, was das bedeutet. Manche werden das erst noch kapieren, nämlich dann, wenn das Limit erreicht ist. 15 Gigabyte kommt einem erstmal viel vor. Bei heutigen 4K-Handys ist das ein Witz, ist das ein Klacks. Ja? Ein Urlaub und ich würde noch mal sagen, das reicht noch nicht mal für einen Urlaub. Ne? Ein paar Videos, viele Fotos, ne? Mit 100-Megapixel-Kamera und vorbei ist es. Ja. Naja, okay, auf jeden Fall, man hat jetzt hier bei Google noch was eingeführt, wie man am besten Bilder löschen kann. Ja, genau, zum Beispiel kann man jetzt automatisch nach verwackelten Fotos suchen, kann die auswählen oder auch automatisch auswählen lassen und dann einfach per Klick löschen. Und dann kriegt man eine freudige Animation, dass man jetzt gespart hat, Speicherplatz gespart hat. Und das Lustige ist, dass man dann eine Beurteilung bekommt, für wie viel Zeit man das gespart hat. Offenbar wird es da hochgerechnet, so die eigenen Benutzungsprofile. Nach einer Zeit lang ist das dann vielleicht auch sinnvoll. Und dann kriegt man zum Beispiel gesagt, man hat 6 Monate Storage freigemacht. Also so viel, wie man jetzt erwartungsgemäß innerhalb von 6 Monaten auf das Gerät hochladen könnte. Ne, zack, also hier in dem Beispiel. Außer man plant eben eine Urlaubsreise zwischendrin, dann ja, das klappt das wohl nicht so. Ja, also es ist eine Geschichte, man probiert hier das natürlich zu optimieren, zu verbessern, und es ist eine vollkommene Umkehr von dem, was hier auch Google zuerst mal gepredigt hatte, ja, nämlich alles aufnehmen, keine Panik machen, keine Sorgen machen. Alles ist immer in der Cloud, alles ist immer verfügbar, unbegrenzt, so wie bei Gmail das damals auch war, ja, gesagt, man braucht nichts mehr zu löschen, einfach alles aufheben, fertig, was soll's, ne, gut, okay, und damit ist es jetzt vorbei, ja, denn Google Storage zählt übrigens auch für die Mails und so weiter, also wenn man jetzt denkt, ich habe ja 15 GB für Fotos, nein, da zählt alles Mögliche mit dazu, das ist der komplette Google Storage, der da mitzählt, also G-Drive, Gmail, alles ist da mit dabei, ne. Ja, so sieht das aus, und dann wird das doch relativ schnell eng. Ich habe hier jetzt natürlich auch Bedenken, dass diese Kehrtwende da so schnell erfolgt. Was ist aus dieser Sache geworden? Ne? Alles aufheben, und jetzt macht man es den Leuten schmackhaft, möglichst schnell wieder viel zu löschen, ja, also alles, was man nicht unbedingt braucht, löschen. Ich meine, grundsätzlich finde ich das zwar gar nicht so schlecht, ja, ich bin alles andere als ein Datenmäßiger, und ich habe das schon immer seit eben je gemacht, aber das ist eine vollkommene Umkehr von dem, was man vorher den Leuten gepredigt hat, und bei einigen ist das schon so im Fleisch und Blut übergegangen, also die Datenmäßiges gibt es wie Sand am Meer, ja? Das heißt, die Umgebung ist zwar schön und gut, aber auf der Platte und auf dem Smartphone sind die Daten eben eine Katastrophe. Null organisiert, alles voll Müll und so weiter und so weiter. Also, naja, gut. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber naja, jedenfalls bin ich froh, dass ich hier schon den Absprung schon längere Zeit gemacht habe, weg von dem Google Fotos, und eben das auf meinem lokalen NAS-Server hier mache mit den Fotos. Google will für die neuen Geräte, die herauskommen, mit Jio zusammenarbeiten, und man spricht da von günstigen Smartphones, also eigentlich billigen Smartphones. Und das hat Sundar Pichai offiziell in einem Interview gesagt, ja, dass jetzt eben auch billige Handys von Google kommen werden. Alle gucken natürlich da auf das Google Pixel 6, ja, das da ansteht. Und ich hoffe nur, dass Jio nicht nur in Indien diese Smartphones veröffentlicht. Das ist nämlich wieder ein Kritikpunkt. Sowas treibt mir die Zornesröte ins Gesicht. Ja. Ich habe so die dumme Befürchtung, dass es dazu führt, dass es in Indien billige Google-Handys gibt und in Europa nur die teuren Handys, die einfach eine Frechheit sind. Ja. Und ich lasse mich gern überraschen. Ich wäre froh, wenn ich mich irren würde. Denn ich finde, das ist nicht haltbar, diese Zustände. Es ist nicht die erste und auch sicherlich nicht die letzte Firma, die genau das macht. In Indien dieselben Produkte günstig anbieten oder nur leicht modifizierte Produkte sehr billig anbieten. Also wirklich extrem billig, teilweise unter 100 Euro. Und dasselbe Gerät mit nur leichten Änderungen in Europa und in den USA dann für 400, 500 Euro anbieten. Ich weiß nicht, ob das da klar ist den Firmen, dass diese Rechnung nicht so ganz aufgehen kann. Ja, natürlich, bei uns werden auch diese Handys gekauft, aber eben nicht so stark, wenn das Gerät eben entsprechend günstiger wäre. Und da offenbar kann man es ja dann auch günstig verkaufen. Oder man kann günstig Geräte verkaufen. Es geht ja auch in Indien. Ja, so sieht es aus. Und die Firmen sollten nicht annehmen, dass in Europa zum Beispiel die Leute alle sich teure Handys leisten können oder leisten wollen. Auch bei uns gibt es Leute, die müssen für ein 100-Euro-Smartphone schon ziemlich schlucken, ja, damit sie das berappen können. Und das ist nicht so toll. Wenn dann auf einmal bei uns die Geräte drei-, vierfach teurer sind als in Indien. Ja. Auch letztes habe ich auch ein China-Smartphone entdeckt, das in China ziemlich günstig ist. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Und bei uns trotzdem an die 600 Euro kostet, was gar nicht mehr so günstig ist im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das sind meiner Meinung nach krasse Fehlentscheidungen von den Firmen. Und da schalte ich dann auch auf stur. Ich lasse mich nicht an der Nase herumführen. Ja, denn was kann man daraus lernen? Genau, dass wir abgezockt werden hier in Europa, dass es nämlich sehr wohl möglich ist, dieses Gerät günstiger anzubieten. Und der Rest nämlich nur blödes Gelaber ist, so von wegen, ja, wir haben ja auch hohe Produktionskosten. Ja, dann sollen die Geräte eben genau bitte so produzieren wie die Geräte in Indien, die dort verkauft werden. Und es sind nämlich die gleichen Produzenten, ja. Nur, dass dort billiger verkauft werden. Da soll mir keiner erzählen, dass es dann eben nicht geht. Das bedeutet nur eins. Wir werden ausgenommen wie die Weihnachtsgänse und fertig. Was anderes bedeutet es gar nicht. Und dann können die sich die Handys in die Haare schmieren. Ich lasse mich nicht verarschen. Okay? So einfach ist das. Ja, also ihr seht, das ist ein Thema, das bringt mich gleich wieder auf die Palme. Ja. Natürlich im Vorfeld auch wegen dem Pixel 6, das ja erscheinen soll. Ja. Jetzt hat GSM Arena einiges an weiteren Infos, die zwar noch nicht in Stein gemeißelt sind, die aber sehr wahrscheinlich sind. Ja. Sind da mal wieder Sachen geleakt worden. Unter anderem geht es um den Prozessor, der wohl da verbaut wird. Und es soll ja diese eigene Google-Entwicklung sein, das sogenannte Whitechapel-Chip. Ja. Whitechapel soll aber leider nicht die Leistung eines Snapdragon 888 erreichen, sondern irgendwo so beim Snapdragon 870 sein. Das ist schon mal ein herber Schlag in die Magengrube, denn damit können wir eins schon mal ausschließen, es wird kein Top-Gerät geben von Google. Also das Google Pixel 6 wird kein Top-Gerät sein. Und auch nicht das 6 Pro offenbar. Wenn dieses Gerücht zutrifft, dass der Whitechapel-Chip eben verarbeitet wird und der eben sich an dem Snapdragon 870 orientiert, dann ist das eben auch wieder nicht in dem Top-Bereich, sondern eher Richtung gute Midrange. Ja. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, gut, da macht man sich eigentlich auch keine, macht man eigentlich auch keine Freudesprünge mehr, hat jedes billige China-Handy mittlerweile, ja. Und 5000 Milliampere Akku, auch Schultern zucken, ja, weil es auf der Rest von Komponenten ankommt. Spekuliert wird ja ein 6,4 Zoll Display, das wäre okay. Und ja, ansonsten mal sehen. Das Pixel 6 Pro soll ein QHD Plus System haben, Auflösung haben und okay. Das Design übrigens wurde ja mehr oder minder bestätigt, muss man sagen. Allerdings soll es nicht wie hier oft in verschiedenen Fotografien gezeigt wurde, also nicht Richtung Pink gehen, ja, sondern mehr in richtig, also richtiges Orange. Ja, dieser Streifen da oben. Noch bin ich da nicht so sicher, denn es würde zu dem Material U-Design ja gut passen, wenn man diesen Streifen auch anpassen kann. Stellt euch mal vor, ihr könntet auswählen, ja, der Streifen dort oben und das Google-Logo sollen in blau, grün, gelb, schwarz, lila, alles mögliche sein, ja. So als persönliche Note, was ja auch die Essenz von Material U ist. Deswegen heißt es auch hier Material U. Also ihr legt fest, wie zumindest farblich Material, das Material Design aussehen soll. Ja, und das würde ja natürlich dann perfekt passen, wenn man auch hier sein Smartphone dann entsprechend so anpassen könnte, wie man das gerne hätte farblich. Ja. Wäre eine wunderbare Sache, aber wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich bin immer sehr, sehr skeptisch, ja, wie das aussieht. Ansonsten, weitere Leaks gibt es jetzt noch nicht. Die Kameras hieß es ja, eine 50-Megapixel-Hauptsensor mit einer Ultraweitwinkelkamera und eine 5-fach-Zoom-Kamera. Aber ob das stimmt, das weiß man eben überhaupt nicht. Da muss man einfach noch ein bisschen abwarten. Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Also auf jeden Fall, Google Pixel bleibt eines der spannendsten Geräte seit langem von Google. Und ich hoffe nur, dass es wirklich nicht versauen. Ja, ich hoffe wirklich, dass sie da die Preise, also richtige Kampfpreise machen. Das muss wirklich richtig auf China-Preisniveau sein. Ja, aber mit Top-Leistung. Und wenn ihr denkt, das wäre zu viel verlangt, nein, das gab es schon mal. Das gab es sogar schon öfters, nämlich die Nexus-Geräte. Damals war das üblich, dass man das beste am Markt verfügbare Gerät mit Android bekommen kann zum günstigsten Preis auf dem Markt. Ende der Durchsage. Android 12, ja, wird einen eigenen Game-Mode bekommen. Das heißt, das, was zum Beispiel Firmen wie Honor und Huawei ja in ihren Geräten schon fest integriert hatten, seit geraumer Zeit, nämlich einen speziellen Gaming-Modus, der dann zum Beispiel Benachrichtigungen abschaltet, sodass man nicht im Spiel gestört wird oder eventuell auch die Taktfrequenz etwas erhöht. Zum Beispiel der GPU-Turbo im Honor View 20 und anderen Honor-Geräten und Huawei-Geräten, um eben das Beste noch rauszuholen. Das Ganze nennt man dann eben Game Optimization, ja, das es dann eben ermöglicht, mit höchster möglichen Performance und ohne Störung eben zu spielen. Ja. Ich finde, das ist eine gute Sache, zumal auch immer mehr Leute eben ihr Smartphone auch zum Spielen nutzen. Und eine wichtige Funktion ist für viele Spiele erforderlich, nämlich, dass der Bildschirm nicht in den Schlafmodus geht, denn viele Programmierer scheinen es nicht so zu kapieren, dass man ein Spiel auch so programmieren kann, dass es nicht automatisch dem Bildschirm in den Ruhemodus geht. Das ist nämlich äußerst nervig bei Games, vor allem bei den schönen Games, wo man auch mal eine Sequenz angucken will. Ja, und da muss man ständig aufs Display drücken, was natürlich dazu führt, dass eine Sequenz übersprungen wird, wenn man auf den Bildschirm drückt. Aber wenn man das nicht macht, geht der Bildschirm aus. Tja, ziemlich dumm. Also Programmieren ist halt schon schwierig, ne? Das muss man schon sagen, weil man eben auch viele Sachen denken muss, die man eben als Entwickler vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, weil man eben als Entwickler das Handy sowieso so eingeschaltet hat, dass das Display nie in Bereitschaftsmodus geht, ne? Und dann sieht man diese Probleme gar nicht. Aber so könnte man dann das Problem verhindern, ja. Nämlich, dass man dann das eben einschaltet, diese Gaming Optimization, und dann eben das vom System her verhindert, dass dann, wenn dieses Spiel läuft, dass dann eben auch tatsächlich der Bildschirm abgeschaltet wird. Also eigentlich eine super simple Übung, aber dafür brauchst du eben diesen Gaming-Modus und der ist dann eben auch hier verfügbar. Hoffentlich mit Android 12. So, dann am 2. Juni, also übermorgen, wird Your Way offiziell Harmony OS 2.0 vorstellen und offiziell ankündigen für eine ganze Reihe von Your Way Geräten und auch für einige Honor-Geräte wird das angekündigt werden. Ich habe leider meine Hoffnung verloren, dass es fürs Honor View 20 angekündigt wird. Das war offenbar schon längere Zeit vom Tisch, dass das da drauf erscheint. Sehr, sehr schade. Ich glaube, ich hätte es auch gleich gemacht. Aber damit werde ich wohl nicht konfrontiert sein, mir die Frage zu stellen, ja oder nein. Und für einige, wie gesagt, Your Way Geräte wird es dann Standard werden und einige Honor Geräte ebenso. Aller Wahrscheinlichkeit nachher wird auf jeden Fall schon mal die Benutzer von Mate 40 Pro 4G, MatePad Pro 2, Harmony OS ausgestattet werden und auch das MatePad Pro 2 Tablet, ja, und die Watch 3 Serie ebenfalls am 2. Juni wahrscheinlich angekündigt. Es werden noch andere Geräte da folgen. Dann ist es offiziell übrigens, ja, wenn es dann jetzt vorgestellt wurde und damit ist das Kapitel Android zumindest mal vorübergehend bei Huawei passé. Ja, ihr wisst, ich hatte ja eine so riesengroße Begeisterung für Harmony OS an den Tag gelegt. Die ist langsam aber sicher abgeflaut. Und das kommt einfach daher, weil ich nicht sehe, dass Huawei günstige, gute Geräte anbieten wird für oder die mit Harmony OS laufen. Drittfirmen, die eventuell Harmony erst anbieten wollen, das wird noch sehr lange Zeit vergehen, bis da erste Geräte auf den Markt kommen mit Harmony OS, weil die natürlich jetzt alle erstmal gucken wollen, wie kommt es an bei Huawei. Und von daher, ja, ist ehrlich gesagt, ja, das System begeistert mich, aber ich habe hier keine Euphorie, weil ich dieses System nicht bekommen werde. Ja, also ich habe da keine, ich sehe da keine Möglichkeit oder keinen vernünftigen Sinn darin. Ich kaufe mir kein 1.000-Euro-Gerät und auch kein 700-Euro-Gerät, nur damit ich Harmony OS nutzen kann, wenn die Konkurrenz viel, viel, viel bessere Geräte für viel, viel, viel weniger Geld anbietet. Und dann kann von mir aus drauf sein, was will. Ja, das ist mir egal. Da kann von Android, Sailfish OS, da kann von mir aus sogar iOS drauf sein. Ja, wenn das so viel billiger und besser ist, dann ist mir das wurscht. Ja. Ja, es tut mir leid, so ist es halt. Ja, ich habe das früher schon mal gesagt, es geht mir auch mit Android so. Ja, ich bin ja Android-Fan, aber wenn wirklich keine Firmen mehr existieren würden, die super gute und super günstige Handys für das System produzieren würden, dann würde ich ein anderes System nehmen. Ganz einfach. Egal, was es ist. Mir egal. Ja, ich hab zum Glück keinerlei Verpflichtungen, mich für ein System zu entscheiden. Ich bin so frei, ich kann benutzen, was ich will. Cool, oder? Wahnsinn. Ja, also deswegen hält sich natürlich die Begeisterung jetzt in Grenzen, das ist klar. Also wie gesagt, so ein Honor-Gerät, beziehungsweise so ein Huawei-Gerät mit Harmony OS ist einfach zu teuer oder eben auch nicht leistungsfähig genug. Das Huawei MatePad Pro 2 übrigens ist auch noch eine spannende Geschichte. Das Tablet ist ja, soll ja eins der besten Tablets sein, die man bei Android überhaupt bekommen kann. Auch gut ausgestattet. Kirin 9000er Prozessor soll übrigens verarbeitet werden in dem 12 Zoll Screen, das da genutzt wird. Also schon relativ groß, das Tablet. 8 GB RAM. Ja, wenn ihr jetzt sagt, na, Moment, 8 GB hat doch der Rio gesagt, ist so Minimalstandard 2021. Ja, ja, aber bei Tablets ist das schon gut, leider. Ich weiß zwar nicht, wo da der Sinn drin ist. Also ich hätte eigentlich also rein so von meiner Seite aus hätte ich gesagt, also 16 GB ist beim Tablet, also muss sein. Ja, weil ein Tablet sollte ja eigentlich mehr können, stärker sein sozusagen, ja, mehr Power haben als ein Smartphone. Aber offenbar ist es genau umgekehrt. Ich weiß nicht, wo der Sinn ist. Es wird ich nie verstehen, ja, warum das so ist. Aber okay, ne? Ist nun mal so, hat sich so mal eingebürgt. Von daher muss man schon froh sein, wenn ein Gerät da mal 8 GB RAM hat, ja. Und hier 128 GB Storage wird auch vermutet. Auch das ist etwas, was vollkommen absurd ist. Mit dem Gerät wird doch wesentlich mehr Daten gespeichert. Das ist doch, da wird doch mit gearbeitet. Da muss man doch mehr Power haben, mehr Leistung und mehr Speicher. Ja? Also ein halbes Terabyte ist doch dort Minimalausstattung. Ja? Stellt euch mal vor, ihr holt euch einen Computer heute da und dann da ist dort nur 128 GB Festplatte drin. Also das ist doch Gelächter. Dann geht man hin und sagt, okay, ja gut, haha, das war's dann, tschüss, ne? Ich kauf mal einen richtigen Computer. Verstehst du nicht? Also Terabyte ist eine Minimalausstattung, ja. Terabyte Speicherplatz. Und das ist für heutige Verhältnisse schon wirklich minimal, ne? Naja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich setze ein Tablet schon bei einem Computer an. Ja, also mit der 16 GB RAM mit einem Terabyte Speicher ist dort eigentlich, würde ich sagen, ja, das ist vernünftig. Okay. Kein Problem. Naja, und der erwartete Preis hier, ja, weiß man eben jetzt nicht genau. Es gab ein Prototyp, ja, $338, das ist natürlich zu schön, um wahr zu sein, das wird nicht passieren. Vielleicht das Honor-Gerät, das wird ja auch da, es wird ja ein Honor-Gerät geben, ein Honor-Pad-Tablet. Das ist wohl noch so eine Co-Entwicklung gewesen, ja, bevor sie sich getrennt haben. Und das wird da vielleicht in dem Preisrahmen liegen. Aber hier, dieses Gerät wird jetzt möglicherweise so für $700 bis $800 angesiedelt sein. Das ist realistischer und damit natürlich viel zu teuer. Und das kommt bei mir dann wieder auf die Liste von, schön, aber zu teuer und fertig. Vergessen wir es dann. Ich mach da gar nicht mehr lang rum. Vergessen, ja, zack. Huawei Watch 3 ist jetzt auch durchgesickert mit HarmonyOS drauf. Ich habe es schon gesagt, auch hier bei den Wearables kommt eben das HarmonyOS zum Einsatz und hier wurden eben auch schöne Bilder von dieser Uhr gezeigt. Interessant ist, das Design ist eigentlich exakt das, was immer vermutet wurde, wie die Pixel Watch aussehen wird. Die Google Pixel Watch. Das ist ja auch immer so ein Dauergerücht, ja. Google bringt eine Watch raus, ja, Pixel Watch. Und dann gab es immer dieses runde Gummi-Drops-Design, ja, so dieses so. Ne? Und genau so sieht das eben jetzt hier aus, die Uhr von Huawei. Ja. Ob das jetzt Absicht war oder Zufall oder ob die Leaker das da immer nur vertauscht haben, weiß ich nicht. Realme GT 5G kommt jetzt definitiv nach Europa. Ja, falls es noch irgendwelche Zweifel gab, die sind jetzt ausgeräumt, denn es wird jetzt offiziell auch eine EU-Lizenz quasi beantragt. Das ist damit gesichert und es gibt auch eine Pressekonferenz, Live-Pressekonferenz am 3. Juni. Und da das steht unter dem Motto Making 5G Global. Also es dürfte eigentlich keinen Zweifel mehr daran geben. Nur mal ganz kurz zur Erinnerung, 6,43 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Snapdragon 888 Prozessor drin, 64 Megapixel und eine 8 Megapixel Kamera Setup, 4500 mAh Akku mit 65 Watt Fast Charging und jetzt natürlich der erwartete Preis, keine Ahnung, aber ich schließe mich hier einem Kommentar an. Kauf dieses Gerät nicht, wenn es teurer ist als 400 Euro, denn so ungefähr ist der Preis veranschlagt in China und ich sehe das, wie ich das schon gesagt habe, nicht ein, ja, dass das da teurer ist. Ja, wenn hier das Snapdragon 880 verbaut ist, ist mir das aber Jacke wie Hose, dann will ich lieber das japanische, Entschuldigung, das chinesische mit Dimensity 1200er Chipsatz. Das kostet nämlich so viel und ist sogar, mir sogar noch sympathischer. Ich will den MediaTek-Prozessor haben. Ich bin wirklich enttäuscht, falls ich das hier bewahrheite, dass dann Snapdragon 888 drin ist. Da bin ich sehr, sehr bitter darüber, weil ich will keinen Snapdragon-Track mehr haben. Ganz einfach, ich will einen Dimensity-Chipsatz von MediaTek haben. So sieht's aus. Xiaomi-Fans fragen mal kurz bei der Firma an, ob sie denn jetzt bei den neuen Smartphones auch mal jetzt anfangen, die Probleme mit MIUI anzugehen. Das war nämlich hier etwas, was in der Vergangenheit etwas verbummelt wurde. Xiaomi hat ja super geniale Hardware immer rausgehauen und bringt auch so viele neue Geräte, man weiß gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Und letztens hat man ja auch gesehen, dass die Preise sehr stark angezogen sind von Xiaomi. Die möchten also in der Liga iPhone mitspielen. Ja. Schön. Aber die Software hat noch einige Bugs und die Community wird jetzt langsam, aber sicher lauter. Und natürlich, je mehr Leute, Mainstream-Leute das Gerät kaufen, desto besser muss auch die das Betriebssystem sein. Für Experten kann man ein paar Bugs vielleicht noch durchgehen lassen, ja, weil die wissen sich zu helfen, die wissen, wie man Workarounds hier macht, ja, damit es dann doch noch alles geht. Aber normale Benutzer, die klicken auf eine Funktion und wenn das nicht funktioniert, dann war's das. Ja, dann tja, hat man nichts mehr davon. Ne? Ja, so sieht das aus. Und deswegen muss dann das Teil auch richtig laufen. Und da musste ich jetzt Xiaomi ranklemmen, dass die Bugs in ihren Systemen befreien. Ja. Also ich muss schon sagen, da wird es auch allerhöchste Zeit. Ja, eigentlich hätte man das schon viel früher müssen angehen und sich mal auf die Software konzentrieren, bevor man hier die Hardware preislich positioniert in den Samsung- und iPhone-Gefilden. Ja. Naja. Entgegen so ein Poco X3 NFC, das Poco ist ja auch so eine Untermarke von Xiaomi oder zumindest mal gewesen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Die können natürlich für ihren Preis durchaus auch mal so ein paar kleine Fehler wegstecken, ja, wobei so viele Fehler haben die gar nicht, ja, nur jetzt ist was Interessantes rausgekommen, das Poco X3 NFC hat tatsächlich das Google Pixel 3 in der Kamera-Klasse geschlagen. Und damit sind jetzt auch die billigen China-Geräte schon vor den Pixel gelandet. Das ist ziemlich übel und zeigt auch, dass mehr oder minder diese Pixel-Kameras eigentlich nur noch von ihrem Ruf leben, das beim Pixel 1 und Pixel 2 eben ihren Anfang genommen hat. Ja. Und seitdem eben nicht mehr viel passiert ist. Und hier auch beim Pixel 6 soll sich das ja auch ändern. Auch da hat Google jetzt erstmal mal wenigstens mehr als eine Kamera da verbaut und hoffen wir, dass es dann auch interessant wird mit der Kameraqualität. Ich habe das schon mal gesagt, AI ist eine Sache, aber wie wäre es mal mit einer guten Kamera? Und AI nur dort, wenn es unbedingt sein muss, dann hat man auch natürliche Fotos und keine künstlich erstellten Gemälde. Ja. Naja. So, und jetzt zum Schluss noch Top 5 der Smartphone-Hersteller in Europa. Und es hat sich ja schon angebahnt, dass sich da vieles tut. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass Apple jetzt ganz stark sein muss. Ja, Apple muss jetzt wieder ganz stark sein, ist abgerutscht auf Platz 3 in Europa. Ja. Platzhirsch ist mit weitem Vorsprung Samsung. 35% Marktanteil hat Samsung. 21% hat jetzt Xiaomi. Xiaomi ist also vorbeigezogen an Apple. Apple mit 20% auf Platz 3 hinten dran. Oppo kommt danach mit Riesenabstand mit 6%. OnePlus mit 2%. Huawei ist gar nicht mehr aufgeführt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber wir werden sehen, was da in Zukunft was da noch gibt mit der Verteilung, aber wie erwartet ist jetzt Xiaomi erstmal vorbeigezogen an Apple. Unglaublich. Tja, ja, so schnell kann das gehen. So, dann kommen wir jetzt auch zur App der Woche. Und wie gesagt, da habe ich doch einige Zeit schauen müssen, dass ich eine gefunden habe, weil ehrlich gesagt, um es nochmal kurz darzulegen, ich habe hier mehrere Apps im Moment, mehrere Spiele und das ist eigentlich alles, was ich die ganze Zeit über mache, diese Apps. Ja, ich brauche eigentlich nur mein Birdie Crush, mein Princess Connect Redive und alles andere ist eigentlich, kaum noch eine Chance, irgendwas an App auszuprobieren, weil es eben auch mit dem App Store, mit dem Play Store eben so blöd ist, da überhaupt noch auf irgendwas Interessantes aufmerksam zu werden. Und mir fehlt auch momentan ein bisschen die Zeit, muss ich sagen, um hier Apps auszuprobieren, wenn man die nicht mehr vernünftig finden kann im Play Store, kann ich jede App hier einfach ich weiß dann halt mal, wo ich anfangen soll. Ich habe euch ja letztes Mal schon erzählt, ja, was mir als manchmal an Apps vorgeschlagen wird, ist bar jeder Realität. So Apps würde ich niemals installieren. Ja. Also ist es reine Glückssache, wenn ich auf eine komme. Und deswegen ist es auch Glückssache, dass ich an die gekommen bin. Und das ärgerlich, muss ich sagen, weil das ist genau das, was ich mag. Ja. Toho. Lost Word heißt die App. Und Toho ist so ein Anime-Manga-Universum. Das ist riesengroß. Die Chars, die sind sehr bekannt. Und das hat so eine riesige Fangemeinde. Es gibt mehrere Radiosender, die nur Musik aus Toho spielen. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, dann läuft ja immer das Gleiche. Nee, eben nicht. Weil es so viele Produktionen gibt in diesem Toho-Universum, das ist der absolute Wahnsinn. Auch für dieses Game hier gibt es unglaubliche Musikproduktionen von professionellen Bands, die eben Musik hier gemacht haben. Dass einem das nicht verwundert, dass da eben so ein riesiger Hype, der sich selbst am Leben erhält und das schon seit vielen, vielen Jahren entstanden ist. Es ist schon ziemlich fantastisch. Und dass dann so ein Spiel quasi an mir komplett vorbeigeht und ich das nur aus Zufall entdecke, ja, da muss ich schon sagen, shame on you, Google. Ja, denn, also, das ist wirklich nicht, sagen wir mal, schwer herauszufinden, dass ich solche Spiele mag. Ja, selbst für Google nicht. Ja. Und deswegen, ja, ist hier Toho Lost World dann letztendlich doch noch die App der Woche geworden, denn es bietet einiges Interessantes in diesem Genre. Was ist es? Ein, naja, jetzt können wir wieder uns streiten, Roleplay-Game, ja, aber in Form eines Gacha-Games, ja, und ja, ich weiß, da gibt es so eine Diskussion, ist denn so ein Gacha-Game überhaupt als Rollenspiel anzusehen? Ja, und da kann, man kann auch wirklich fragen, denn alleine das Kämpfen, Aufwerten der Charaktere, Hochleveln der Charaktere, aber ohne jetzt, sage ich mal, freie Welt, in die man gehen kann, so rumlaufen kann oder ähnliches, sondern nur sich von Mission zu Mission kämpft oder von Abschnitt zu Abschnitt. Man kann da schon natürlich darüber diskutieren, dass es vielleicht eben ja, kein echtes Rollenspiel ist, so wie jetzt viele andere Games, die man zum Beispiel auf Konsolen oder so kennt. Oder Genshin Impact beispielsweise auf dem Smartphone auch. Das ist ein echtes Rollenspiel, da hat man seine Welt, da läuft man drin rum, ja, und fertig. Aber dennoch hat es hier wirklich eben einen großen Fun-Faktor und die Charaktere stimmen natürlich, gerade eben, weil es in diesem Tohu-Universum eben spielt. Das ist alles drin, was man eben so kennt. Reimu Hakurei als Shrine Maiden natürlich, ne? Marisa Kirisame beispielsweise, Alice Margatroyd oder Margatroyd, ja, und alles ist eben hier drin und es geht los mit einer verrückten Begegnung. Die Hauptcharaktere wollen dort eine Teeparty machen und man selbst taucht auf einmal so auf, unverhofft, und die denken erstmal, ja, das ist, jede denkt, das ist eine Freundin von jemand anderem, okay, na, gut. Und so fangen die halt erstmal an zu reden, und bis dann auf einmal rauskommt, dass man in Wirklichkeit überhaupt niemanden kennt von denen, und dann so Panik, ne? Tja, so ist das. Also lustige Einführung auf jeden Fall, und dann geht's eben gleich los mit dem Spiel, das eben wieder, wie gesagt, grafisch einiges zu bieten hat, soundmäßig auf jeden Fall auch ganz groß da ist, mit schönen Synchronsprecher. Allerdings muss ich sofort sagen, leider ist eben diese Synchronisierung nicht komplett durchs ganze Spiel vorhanden, sondern nur in wenigen Situationen, in denen der Char eben dann auch spricht. Zum Beispiel bei den bei diesen Cutscenes, wo man immer so weiterklickt, wo die sich unterhalten, da ist leider überhaupt nichts von diesen Synchronsprecherinnen zu hören, und ich musste auch nochmal schauen, ob da vielleicht irgendwie noch ein Einstellungsproblem ist. Ich habe zwar geguckt, dass es, man wird ja gefragt, und da habe ich natürlich sofort ja gesagt, ob ich da nochmal was löschen muss und nochmal was neu installieren muss oder so, weil ich kann mir das echt nicht vorstellen. Das ist echt total vergebene Chancen, und das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ansonsten, klar, wäre das auch eine Riesenmenge an Sound, aber das ist man heutzutage eigentlich von solchen Art von Spielen schon gewohnt. Denn hier auch zum Beispiel bei Princess Connect Redive ist wirklich jeder einzelne Dialog, jedes Wort, und das ist wirklich sehr, sehr ausgiebig und lange Dialoge, ja, ist komplett synchronisiert, komplett aufgezeichnet, und das erwartet man eigentlich heute schon, ja. Dennoch ist die Musik gut, und insgesamt gesehen macht es natürlich viel, viel Spaß, mit in diesem Universum halt auch zu spielen, eben weil auch Toho so ein riesengroßes Ding ist. Und allein schon das hat einen Riesenreiz, da dann eben mitzuspielen. Zum Charakteraufwerden, ja, da kann man einiges wieder sagen. Natürlich merkt man hier, dass diese Gacha-Game-Variante, dass das da natürlich da auch zum Tragen kommen soll. Klar, man hat sogenannte Spellcards, Kostüme und Power-Ups, sehr, sehr viele Items. Und eben die Chars müssen auf verschiedene Weise, auf den verschiedensten Arten aufgepowert werden. Und somit, dass man eine Unmenge an Items eben ja auftreiben muss. Das heißt, man kann nie genug Gachas öffnen. Zwar gibt es wie in jedem guten Gacha-Games immer so eine Grundausstattung und man kriegt auch immer mal wieder ein paar Gacha-Kugeln, ein paar Möglichkeiten, das zu öffnen, ja, so dass es auch, ohne dass man jetzt einen Haufen Geld reinhaut, dass man da spielen kann. Aber natürlich, klar, wenn man da vorankommen will, dann muss man damit rechnen, dass man auch mal den ein oder anderen Euro für so eine Gacha-Kugel ausgibt. Und das Prinzip, dieses System mit diesen Gachas ist ja nicht ganz unumstritten. Ja. Ich bin ja auch irgendwo sogar ein Befürworter davon, dass es in der EU untersagt wird. Das ist auch kurz wohl davor, dass es als Glücksspiel auch dann eben verboten wird. Mir wäre es nämlich lieber, wenn man die einzelnen Sachen direkt kaufen könnte. Ja, es geht nicht darum, dass ich nichts kaufen muss, aber wenn ich zum Beispiel ein spezielles Kostüm haben will, dann will ich das Kostüm kaufen. Ich will nicht 100 Gacha-Kugeln kaufen, um dann einmal dieses Kostüm zu bekommen, das ich gerne haben möchte. Ja. Sondern ich möchte den anderen Kram nicht, ich möchte einfach nur dieses Produkt haben, das ich kaufen möchte. Ja, und wenn ich zum Beispiel einen Power-Up-Trank haben will, dann kaufe ich mir einen Power-Up-Trank. Ja. Die können ja die Preise festlegen und gut ist. Ja, ist zum Beispiel bei Birdie Crush so, dann gibt es eben die Kostüme, so Sonderkostüme, und wenn man das dann haben will, dann kosten die 29,95, und wenn dann jemand so verrückt ist und will eben dieses Maid-Kostüm haben für den Char, dann zahlt er eben 29,95. Okay, aber er muss nicht für 500 € Gachas kaufen, damit er dann das Kostüm für 29 € kriegt. Ja, das ist genau das. Und hier müsste das eben genauso sein. Das ist natürlich ein Kritikpunkt, von daher ist es immer schwierig, so eine App uneingeschränkt zu empfehlen, aber hier kann man auch sagen, dass es eben durchaus spielbar ist und auch Spaß macht zu spielen, ohne dass man auch nur einen Euro raushaut. Und dann ist es, glaube ich, auch okay, wenn man so ein Spiel empfehlen kann. Also Anime, Manga, coole Chars in der Tohu-Welt, Lost World, Tohu, Lost World, nicht World, sondern Lost World. Ja, kann sein, dass ich das mal jetzt hier mal falsch gesagt habe. Es kommt mir einfach nicht so über die Lippen, Lost World. Ja. Untertitel ist übrigens Remained Prayer in Gensokyo. Also, kostenlos im Play Store zum Herunterladen. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der LINE Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ganz unten. Und in den Shownotes findet ihr auch weitere Links zu den behandelten Themen von heute. Und das sind ja wieder ein paar interessante, wo sich das Verlinken lohnt, auch wenn es jetzt, naja, überschaubar ist diesmal mit der Zahl der Links und den Themen. Ja, genau. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.